Πιγμύρο. Χίκλι, πιγλι, πουγλι, πάκλι, χάκλι. Πω, γκο, γα, δύο, γίτε νίτ, προτουσε τραγε τσβάντσις, ουν, φύρε τσβάντσις, ουν, Himbe Muda Funk. Himbe Muda Puja in den Neifung. Langeweile ist mein Leben und halte es in die Rettung. Kaputt machen und essen. Danke für die Tipps, jetzt geht's mir besser. Weil ich das Elend der anderen spüre. Die totale Leere, keine Ideen und keine Utopie, nur dummes Prosa-Geschwätz. Ich informiere mich über Lobotomie, vielleicht gibt's ja ein Angebot, 2 zu 3 zu 1, für dich und für mich, für dich und für mich. Ich hatte auch keine üble Laune, nur finanzielle Bedenken. Ich hatte auch keine üble Laune, nur finanzielle Bedenken. Ich hatte auch keine üble Laune. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn der heute nicht der 25.11. ist, dann handelt sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend David Schwarzendahl aus Frankenthal. Hallo, grüß dich. Guten Abend. Ich habe gerade eben, glaube ich, wieder gemerkt, wie mein Computer langsam am Abkacken ist. Das Lied hat ganz schön gestottert. Ich hoffe, das ist bei der Aufzeichnung nicht so. Mal schauen. Vielleicht stürzt er ja noch während der Sendung ab. Das wär, glaube ich, so eine, das erste Mal hier auch in der Radiosendung seit 15 Jahren habe ich endlich mal einen richtigen Politiker an der anderen Leitung. Kommunalpolitiker ist ja auch ein Politiker. Ja, das stimmt schon, ja. Ja, da wird ja Politik gemacht, ne? Da wird ja irgendwie, merkst du da irgendwie was? Also hast du eine gewisse Macht? Macht wäre vielleicht der falsche Ausdruck. Also sagen wir mal so, ich kann bei gewissen Sachen meine Stimme mit ins Zeug legen und ein paar kleine Dinge beeinflussen. Natürlich keine großen Sachen. Also ich habe ein paar Mal die Woche auch Bürgersprechstunde hier zum Beispiel in Frankenthal. Und dann sagen die Leute immer wieder, ja, mach doch mal was hiergegen und dagegen. Und viele Leute rufen auch an wegen, ich bin in der Linken, und die rufen dann auch an wegen Hartz-IV-Sachen und so. Mhm. Und da stellt man immer wieder fest, dass man doch sehr beschränkt ist in seiner Macht. Ja, ja. Bürgersprechstunde habe ich schon öfters gehört. Aber ist es wirklich so, da kommen dann so die Omas mit ihren Rollatoren vorbei und sagen dann und klopfen bei dir an die Tür? Oder ist es rein telefonmäßig? Also, bis jetzt ist es so, dass wir wir sind im Frankenthaler Stadtrat, eine kleine Fraktion mit 2 Leuten, und da ist es noch nicht so, dass wir hier eigene Büros und so haben. Und dann ist es so, dass ich habe dann quasi bei einem Telefonanbieter so verschiedene Nummern, und eine Nummer davon ist dann rein Bürgersprechstundentelefon. Und da rufen dann immer schon mal ein paar Leute an, also so 3-mal die Woche, 4-mal die Woche versuche ich das hinzubekommen. Mhm. Ich arbeite ja auch Schicht, und dann rufen da schon einige an. Machst du das alles ehrenamtlich? Ja, man kriegt von der Stadt so eine kleine Vergütung. Aber im Großen und Ganzen ehrenamtlich, weil wir bei mir in der Partei zum Beispiel fast alle, so gut wie alles spenden, ne? Außer halt die Aufwandsentschädigung, sprich also, wenn irgendwelche Unkosten entstehen. Ne? Also wenn ihr irgendwelche Gelder bekommt, dann seid ihr gezwungen oder ist es einfach so bei euch so Sitte bei den Linken, dass ihr dann die Gelder der Partei spendet? Nicht der Partei, also zum Beispiel, also ich kann es mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wir kriegen so 190 Euro im Monat so vom Stadtrat dafür, dass wir das machen. Mhm. Da geht dann natürlich immer eine kleine Sache an die Partei, und das ist ja logisch, auch zum Erhalt und Aufbau. Und der Rest zum Beispiel, ja, was ich bin in verschiedenen Vereinen, Kampak, Greenpeace, im Weißen Ring, hier so Opfertäter, Opfertäter ist ja schon im... Also weißt schon, Weißer Ring halt. Ja, ja, ja. Und ja, so Rote Hilfe e.V. und so, halt also Geschichten, ja. Und da gehen dann meine Gelder zum Beispiel überall ein bisschen hin, ja. Mhm. Jeder kriegt was. Und man hofft damit halt auch einen guten Zweck zu erfüllen, ne. Und seit wann machst du es? Im Stadtrat sitze ich jetzt seit Mai 2014. Und aber Politik schon länger, halt früher halt eher als Musiker und politische Texte und so. Und jetzt halt irgendwann habe ich mich entschieden, dann auch durch Familie und Vater sein, dass ich gesagt habe, hey, vielleicht muss doch irgendwas anderes bewegen können, ja. Mal was anderes, außer auf Demos gehen. Ja, also bei mir ist es so, ich bin ja auch politisch interessiert, aber ich mache ja eigentlich im Grunde genommen gar nichts. Ja gut, aber du nimmst ja guten Einfluss mit deiner Sendung auf Leute. Ja gut, aber die Leute, die hier die Sendung hören, die sind ja meistens schon, haben ja meistens sowieso schon die gleiche oder ähnliche Meinung. Ist ja, ja nicht so, dass ich jetzt irgendjemand irgendwie bekehren könnte oder sowas, aber das sind ja nur Leute, die einfach durch ihre Meinung bestätigt fühlen, durch die Sendung hören. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie dadurch plötzlich politisch werden oder so, ne? Also ja, aber du bietest ja auch Raum für gute Ideen, ja? Also ich erinnere mich vor kurzem war ja die Sendung mit den, ich glaube, Tiptop waren das, mit dem Benefizkonzert für den Kölner, was war das, Asylkreis oder so, die da was veranstaltet haben. Oder vor einiger Zeit war doch mal eine Sendung mit dem, ich glaube, das war das Häuserkollektiv oder so hieß das. Ah ja, stimmt, ja. Das war ja auch ziemlich cool. Mit Marcel, ja, mit Marcel. Genau. Ja, der sein Filmprojekt vorgestellt hat, Projekt genau. A. Ja, und das ist ja auch wahnsinnig anregend, finde ich. Also wie ich zum Beispiel habe mir da schon Ideen rausgeklaut. Naja. Bist also quasi der Initialzünder für sowas. Ah ja. Ja, okay, dann mache ich ja doch irgendwie was, ne? In meinem kleinen Rahmen, ne? Und du machst ja auch in deinem kleinen Rahmen was, Frankenthal im Stadtrat. Genau. Und Ich habe ja bei YouTube, ich habe ja dich vorher gar nicht gekannt, ich kenne dich jetzt auch nicht so, ne? Aber ich habe halt ein bisschen so recherchiert und habe ich halt gesehen, so eine Rede, die du gehalten hast. Das war die Antrittsrede für, also ich bin auch Kandidat für die Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz und auf Listenplatz 8 und auch direkt Kandidat hier vom Ort im Wahlkreis 34. Und das war quasi meine Bewerberrede für meinen Platz 8 auf der Landesliste. Ja, und die Sachen, die du so angesprochen hast, die waren ja eigentlich, kann ja jeder unterschreiben, ne? Besserer Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und was war noch dabei? Mehr Geld für Pflegeberufe. Genau. Und was war noch dabei? Jetzt aus dem Kopf weiß ich es nicht. Ja, auf jeden Fall die zwei Sachen sind auf jeden Fall, ich glaube, da kann ich in jeder Partei mitmachen. Da wirst du nirgends anecken und überall, aber, ne? Das ja gut, wir gehen ja in Rheinland-Pfalz weiter. Wir wollen ja nicht nur den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, sondern wir wollen ja auch einen kostenlosen ÖPNV, ja? Also, dass du quasi, wenn du Rheinland-Pfälzer bist, in Rheinland-Pfalz und sonst mit deinem Bus und Bahn fahren kannst. Oh, nur wenn man dort wohnt, sonst nicht. Schade. Ja gut, das können wir ja in Rheinland-Pfalz also, auch anregen. Ne? Ja, das wäre schon cool. Ja. Ja, da gibt es ja aber auch das, was war das letztens, das Studententicket oder Semesterticket oder was das war, wo man dann ganz Nordrhein-Westfalen mit rumfahren kann, das klang auch interessant. Ja, das habe ich nach der Sendung, also ich habe ja erzählt, dass ein Kumpel von mir sich da einfach so eingetragen hat bei einer Uni, irgendwie so als Scheinstudent oder wie nennt man sowas, ne? Der hat halt Abitur und deshalb kann er sich halt bei so einer Uni halt eintragen, ne? So per Online-Formular. Und dadurch kriegt er halt das Semesterticket NRW. Und deshalb hat er das halt gemacht. Ne? Tja. Ja, und das habe ich danach gelesen, dass es in einem Zeitungsartikel ging es darum, ob die Unis dadurch Vorteile oder Nachteile hätten, wenn sich so viele Leute deswegen eintragen würden, also gar nicht erscheinen. Aber die haben da anscheinend auch einen Vorteil, weil da haben sie ja umso mehr Studenten auf dem Papier stehen. Und dadurch kriegen sie auch mehr Geld. Also es ist eigentlich für jeden was dabei. Ne? Ja. Hier schreibt gerade einer, der Herr Reporter scheint aber schlecht vorbereitet. Natürlich bin ich schlecht vorbereitet, du Punk. Ja. Aber zum Glück habe ich hier den David Schwarzendahl, der ist ja Politiker und der kann ja du kannst ja selbst reden, ne? Du bist ja nicht so einen, dem man alles aus der Nase ziehen muss. Das ist ja ein Vorteil. Ne? Eigentlich muss man dich ja wahrscheinlich dann eher bremsen, wenn du mal in Fahrt bist. Das auch, meine Frau sagt das auch immer. Immer okay. Wenn wir die politische Diskussion anfangen am Tisch, dann sagt sie immer, mach mal langsam. Achso, ich habe jetzt gedacht, du gehst jetzt unter die Gürtellinie, aber okay. Nee. Also. Ja, was weshalb wir eigentlich hier die Sendung machen, ist ja deshalb, weil ich ja öfters mal aufrufe dazu, dass ihr euch hier melden könnt, hier irgendwie per E-Mail oder sonst irgendwie. Und jeder darf bei mir mal Gast sein, weil ich brauche jede Woche einen Gast. Und das hast du gemacht, weil du ja auch fleißiger Pogo-Radio-Hörer bist. Ganz genau. Ich habe Pogo-Radio schon vor ein paar Jahren lieb gewonnen. Ne? Mhm. Ich komme ja eigentlich aus der Region Siegerland, Sauerland, und bin dann vor ein paar Jahren ins doch recht schmuddelige Viernheim, nach Viernheim gezogen. Ja. Und dann suchst du ja irgendwie Anschluss, und dann habe ich dann einfach ganz klassisch mit Suchmaschinen im Internet geforscht, was hier so gibt, und habe dann auch Punkrock und so, ne? Man ist ja Schlagzeuger, eingegeben, und da bin ich dann direkt aus Pogo-Radio gestoßen. Ne? Und dann habe ich das mal gehört. Ja, und seitdem eigentlich jede Woche, ja. Wenn es jede Woche kommt. Ja. Ja, ich darf nicht auf diesen Chat schauen, weil da steht nur Scheiße. Da hat jetzt gerade einer gemeint, ich hätte das falsche Datum genannt. Habe ich nicht, wenn ihr zugehört hättet. Das ist eine Aufzeichnung für den Bermuda-Funk, für die Sendung am Mittwoch, und da ist der 25. Na, ihr seid hier gerade live bei einer Aufzeichnung dabei. Ihr hört sozusagen die Zukunft. Ja, ja. Das ist echt, also ich, vor allen Dingen, weil es ja jede Woche passiert. Ja, also. Ja, das, mich wundert es auch immer wieder. Ne? Also ich komme auch mal Gäste, ne, und die fragen mich dann auch immer, wie montags soll ich kommen, weil die Sendung ist erst Mittwoch. Ja. Irgendwann mache ich da, glaube ich, mal so eine Frage, frequently asked questions oder sowas. Ja, wobei letzte Woche vorletzte Woche die Sache mit dem, oder das ist glaube ich schon länger her, mit dem Fragekatalog zu 15 Jahre Pogo-Radio, fand ich auch super. Wie? Wer war denn dann da? Der von. Ach, der Linus Volkmann, ja. Ja, genau, der von Schüttlers da war. Genau, Martin Seliger und Linus Volkmann, ja. Ja, genau, mit dem Fragekatalog. Das war eine Spitzensendung, ja. das war so. Mysteriös, also manche Fragen, ne, wo die so herkamen, das war, glaube ich, eher so privates Interesse. Also das war gar nicht die öffentliche Meinung, die da gefragt hat. Ja. Ja. Also gewiss stressig, oder? 15 Jahre lang jeden Montag da so pünktlich auf der Matte zu stehen. Ne? Ja, Schichtarbeit oder so, oder? Ja, es ist nicht stressig, weil ich mache es ja von zu Hause aus. Und wenn ich jetzt hier keine Sendung machen würde, dann würde ich irgendeinen Quatsch gucken im Fernsehen oder irgendwie auf Internet irgendwelche Pornoseiten oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Na, also von daher ist es, so wie jetzt, du spielst ja auch in einer Band oder in mehreren Bands. In zweien, ja. In zweien, ne? Ja. Und ihr trefft euch ja auch einmal die Woche. So wie es mein Zeitplan zulässt. So genau, ja. Und so sieht es halt bei mir aus. Ich muss mich nicht auf andere verlassen. Ich bin ja immer da. Na gut, stimmt, ja. Und mach halt so wie eine Band, halt einmal die Woche Proben geht, so mache ich halt einmal die Woche Sendung. Ja. Ist dann ja ein Heimvorteil quasi. Ja, genau. Ja, Bands sind immer cool. Also ich muss mal direkt Werbung machen an der Stelle. Die eine Band, Jazz 33, ist so eine Punk-Roll-Band, und die spielt am 4.12. im Blau im Jungbusch. Auf dem, keine Ahnung wie viele Jahre, Blau. Aha. Ja, das musste natürlich noch gesagt werden. Es müssten wahrscheinlich, denke ich mal, ja, wenn es ein runder Geburtstag sein würde, dann ist vielleicht 20 Jahre Blau. Ich glaube auch 20 Jahre Blau waren das. Ja, das kann gut sein. Ja, ein kleiner Laden. Ein sehr kleiner Laden. Ihr habt da schon gespielt, ne? Ich habe da schon Fotos gesehen. Ja, also die Jungs gibt es ja schon länger, und die haben da schon vor meiner Zeit mal gespielt. Mhm. Und es sind auch so ein paar Videos. Da gibt es ja irgendwie jedes Jahr so live im Blau oder so, und dann spielen ein paar Bands, und da wird dann auch immer irgendwie schon mal eine CD von gemacht. Ja, und ja, dieses Jahr ist dann halt 20 Jahre, und dann spielen da verschiedene Bands. Ich weiß gar nicht, wie viele. Also wenn ich richtig informiert bin, sind es glaube ich 10, und jede spielen so 3 Songs oder was. Aha. Ja, und dann hätten wir eigentlich den Tag danach, hätten wir eigentlich in Leverkusen spielen sollen mit den Smartsleys, aber leider mussten wir da absagen. Ah ja, ja, die waren ja hier auch in der Sendung. Ja, genau. Ja. Die kommen nämlich aus meinem Geburtsort, aus Lindlar. Ach, so, ja. Da schließt sich der Kreis wieder, ne? Ja, ja, die Welt ist total klein rund ums Pogo-Radio. Ja. Ja. Die sind, wobei die jetzt ja auch ziemlich cool sind eigentlich, ne? Also ich mag die sehr und mit denen hat man gerne was gemacht. Wobei ich auch gerne mal was mit den Shitlers machen würde, fällt mir gerade so ein. Die sind auch ziemlich gut. Die mag ich sehr. Vor allem dieses Lied mit denen, wo die verschiedene Bands dissen, ist natürlich ein Ohrwurm. Ja. Aha. Das ist schon sehr geil. Ja, du hast auch Musikwünsche mitgebracht, ne? Genau. Du hast dir was vom Chor gewünscht, nämlich den Lampedusa's Blues, den habe ich ja auch schon, glaube ich, zweimal gespielt, aber der ist halt ziemlich lang, ne? Ich bin ja immer so drauf und dran, die Sendung, also die Musik, den Musikanteil so kurz wie möglich zu halten. Ja. Und da habe ich jetzt gesehen, Lampedusa habe ich da eingegeben, meine Suchmaschine, ne? Und da habe ich gesehen, es gibt auch ein Lied, das heißt Holiday in Lampedusa von Giulio Galaxis, die habe ich nämlich jetzt am Wochenende gesehen, am Samstag. Und das ist wesentlich kürzer, das ist nur halb so lang. Was hältst du davon, wenn ich das jetzt spiele? Ja, wäre gar keine schlechte Idee. Man hört ja immer gern was Neues. Ja, ich hoff, das hakt nicht genauso wie der Song, der am Anfang lief von Ludger. Ja, probieren wir es mal aus. Gut. Ich habe auch vorher dazu aufgerufen, dass sich Leute hier an der Unterhaltung beteiligen können im Chat bei punkrockersradio.de. Und da fragt, was rauscht denn jetzt so? Keine Ahnung. Na? Doch, das ist bei dir irgendwo. Jetzt ist es vorbei. Das ist wahrscheinlich gerade ein Zug vorbeigefahren. Ja, fragt zum Beispiel ein gewisser Punk, was sagt eigentlich der Herr Politiker zu den Flüchtlingen? Ja, meistens Hallo. Ja, ja, zu den Flüchtlingen, es kommt auch an, in welchem Zusammenhang, ne? Wie er es wissen will. Will er es wissen, ja, die meistgestellten Fragen dazu sind ja, wer bezahlt das und wie viele kommen da noch und was machen die denn aus unserer Kultur? Das sind so die Hauptfragen, die man immer gestellt bekommt. Ne? Ja, das fragen eigentlich eher die Konservativen und Rechten. Ja. Ja, aber das bist du ja nicht. Du bist ja bei den Linken. Ganz genau. Also ja. Ich sag mal so, ich finde, jeder Mensch hat das Recht auf Sicherheit und jeder Mensch hat das Recht auf gesicherte Unterkunft. Und abgesehen davon, dass es in unserem Grundgesetz mal noch festgeschrieben ist, ja, ich persönlich heiße die Leute willkommen. Ja. Ja, ist ja auch bei euch so in der Partei so gang und gäbe, ne? Was ich gelesen habe, ne, gerade bei der Linke ist ja gerade im Osten irgendwie, das sind 500 Anschläge auf Parteibüros. Ja, das ist da gerade in den Gegenden, wo ich sag mal, wo es natürlich mehr braune Gesinnung gibt, wie man sich wünschen würde, da ist es natürlich recht heftig. Ne? Also ich kenne das von meinem Bürgertelefon auch ab und zu mal, dass da ungewünschte Anrufe kommen. Aber dadurch, dass ich da, wenn ich nicht gerade Sprechzeit habe, nicht direkt drangehe, sondern dass der Anrufbeantworter macht, ich dann zum Beispiel über Nacht oder so, wenn das Telefon dann nachts klingelt, ist der Ton aus und dann geht es auf die Mailbox. Und das höre ich dann an und dann ist es nicht so schlimm. Aber diese Anschläge auf die Büros ist natürlich auch finanziell eine Sache. Ne? Also die sind zwar alle versichert, aber es kostet natürlich Nerven. Also wenn ich da Genossinnen höre, die teilweise dreimal im Jahr die Scheiben eingeschmissen bekommen, das ist natürlich frustrierend. Ne? Mhm. Ja, aber ich meine jetzt in der Rheinland-Pfalz, gerade so im Hinterland, da ist ja eigentlich auch irgendwie ziemlich der braune Mob aktiv. Ja, das Frankenthal, die Ecke und überhaupt. Jetzt hier in Frankenthal, muss man sagen, also haben wir es jetzt noch nicht so direkt zu spüren bekommen. Da ist es halt so, dass jetzt mal so ein paar Flyer aufgetaucht sind, gerade jetzt in der Zeit mit den Flüchtlingen. Und vorher gab es halt mal eine Kundgebung von der NPD vor einiger Zeit. Also im Bundestagswahlkampf war das, glaube ich, sogar am Bahnhof, die aber, ich glaube, das 8-fache oder 9-fache an Gegendemonstranten hatte und die man dann wirklich auch gar nicht verstanden hat, Gott sei Dank. Dann haben wir noch so jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag jetzt vom Landtagswahlkampf natürlich einen Haufen von den AfD-Kandidaten da so auf dem Marktplatz rumrennen. Ist natürlich auch echt unschön, jetzt gerade nachdem sie jetzt nach Paris da angefangen haben, damit Stimmung zu machen und so, ist es natürlich eine Schweinerei. Ja? Aber ich meine, sie haben ja trotzdem, auch wenn man sie nicht leiden kann, demokratische Rechte. Ja. Was ich noch ich habe ja eins aufgeschrieben, als mein Kuli noch funktioniert hat, ne? Was ich bei der Linke eigentlich gut finde, ne? Das sind die kleinen Anfragen. Ich lese öfters mal, dass irgendwelche linke Politiker kleine Anfragen machen. Erklär das doch mal uns allen, was kleine Anfragen sind. Jetzt war ja gerade irgendwie so eine kleine Anfrage wieder in der NSA-Geschichte, ne? BND-Ausschuss und so weiter. War da irgendwie wegen, also ging es um die gefälschten Pässe von irgendwelchen Spionen. Ne? Aber die Linke macht ja öfters kleine Anfragen und das heißt dann, da muss dann die Regierung muss dann drauf antworten, ne? Und darf nicht lügen oder sowas. Erklär das doch mal. Genau, also offiziell darf sie nicht lügen, aber sie darf sich so weit rausreden, dass es ihr dann wieder passt. Ja. Aber es ist schon so, dass auf allen Ebenen die Linke natürlich meistens, ich sage jetzt bis auf Thüringen oder auch Brandenburg, wir überall meistens nur Oppositionspartei sind. Mhm. Und da ist es natürlich Pflicht, bei jeder Sache, die unklar ist, nachzuhaken oder nachzufragen. Ja? Und zum einen, um den regierenden Parteien und den etablierten Parteien auf die Finger zu gucken und zu sagen, hey, da habt ihr irgendwie was vertuscht, da habt ihr was falsch gemacht und so. Und zum anderen natürlich auch, um ich sag mal, das ist meistens ja Aufklärungsarbeit. Man hat eine Bühne und versucht den Leuten zu zeigen, was eigentlich nicht sein darf. Ja? Wenn man in der Demokratie lebt, dann muss alles offen und ehrlich zugehen. Ja? Und das tut es in vielerlei Hinsicht nicht. Mhm. Ja, gerade auf Bundes- oder Landesebene ist es natürlich ganz anders. Ich meine, jetzt hier im Kleinen, im Stadtrat ist es eigentlich relativ, bei uns relativ selten der Fall, dass sowas passiert. Aber ich kann mich da an Fälle jetzt zum Beispiel in Pirmasens erinnern, ja, wo der Oberbürgermeister sehr viel Mist baut zum Beispiel. Ne? Und wer deckt das dann auf? Ja, da werden dann Anfragen gestellt von den Linken und manchmal auch von Grünen natürlich, aber eher selten. Und ja, dann kommt es dann halt meistens so, dass sich dann auch die Presse mit einschaltet und dann erledigt sich der Fall oft von selbst, dass dann die Daten dann rausgerückt werden oder dass dann auf einmal was bekannt wird. Und es ist natürlich so, dass wir immer versuchen, mit der Presse direkt zusammenzuarbeiten, dass da, weil die natürlich auch viel größere Netzwerke und viel schnellere Connections haben, ne? Mhm. Ja, jetzt kommt irgendwie noch so einer, der irgendwas schreibt, irgendwie Fangschaltung, wenn böse Anrufe kommen, die SED hust, Linke hat doch. Ja, genau, da geht es wieder darum, irgendwie, dass ja die Linke irgendwie Nachfolgepartei von der SED war. also so rein geschichtlich muss man ja sagen, nach der SED, ja, lange Zeit später kam ja dann, heißt lange Zeit später, also mit geistigem Abstand später kam natürlich dann die PDS, ja. Im Westen hatten wir dann irgendwann die Splittergruppe WRSG und daraus ist ja die Linke entstanden. Also für mich, meine Partei, die Linke, ist 2007 entstanden, ja, aus dem Zusammenschluss der PDS und WRSG. Und ich bekomme am Stand tatsächlich oft auch vorgeworfen, ja, Kommunisten. Da sage ich mir, gut, ich habe nie in der Sowjetunion gelebt oder in einem anderen kommunistischen Land und bin auch selber kein Kommunist oder sehe mich auch nicht so. Und dadurch, dass ich 83 geboren bin, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo einen Schießbefehl gegeben habe, relativ unwahrscheinlich ist. Ja. Ja, okay, aber ich meine, der Kommunismus an sich ist ja eigentlich auch ziemlich abgefrühstückt und hat sich auch bestätigt, der Schuss ging ja ziemlich nach hinten los. Also das, ich sage jetzt nochmal Stalin oder Mao, ne, die ja... ne, die haben ja gesagt, sie sind, sie machen da Kommunismus und dabei sind halt ziemlich viele Leute krepiert und ermordet worden. Ja, ja, vollkommen richtig. Also wie gesagt, ich bin kein Kommunist und ich glaube, dass ich auch keiner werden werde. Also es ist schon so, dass das... Ach, du bist kein Kommunist, weil auf deiner Webseite, das sehe ich, habe ich so Bilder gesehen irgendwie von irgendwelchen alten Kommunisten aus irgendwie... Auf deiner Webseite, ne, dein Stadtbild. Ach so. Von der Facebook-Seite. Ja, du hast wahrscheinlich Marx gesehen. Genau, Marx und sowas. Ja, sind ja Kommunisten. Ja. Marx also, ist ja kein Kommunist. Nee, ist kein... Marx hat das kommunistische Manifest mitverfasst, aber er ist kein Kommunist. Ach, das ist, was, das ist eine neue Information. Ach so, der ist Marxist, das ist ein Unterschied. Natürlich, ja. Also ich selber würde sagen, würde mich, wenn ich mich in eine Richtung deuten müsste, als Sozialist bezeichnen, ja. Ja. Aber, das machen ja die, macht ja die SPD auch, oder nicht? Ursprünglich. SPD bin ich jetzt nicht so drin im Thema, muss ich ehrlich sagen. Ja. Für mich steht SPD immer im Zusammenhang mit Sozialabbau und Kriegseinsatz-Erlaubnis und so. Also ich denke immer an VW und an Schröder und sowas. Genau. Ja. Also wenn ich an SPD denke, fällt mir als erstes immer Hartz IV ein. Und dann kriege ich immer ganz schlechte Stimmung und dann, ja, dann wird man traurig. Traurig, ja. Ja. Hat das die Frage der SED beantwortet? Oder mit SED, ja, ich denke schon, ja. Das war ja nicht meine Frage. Und 56% aller Ministerialmitarbeiter der BRD 1948 waren Mitglieder der NSDAP. Ja, die schreiben da einfach so. Du siehst den Chat wahrscheinlich gar nicht, ne? Nö. Du kannst da auch mal, ich weiß nicht, ob du da so multitaskingmäßig unterwegs bist, aber das können wir auch lassen. Ich kann es ja vorlesen, wenn was Interessantes kommt. Ja. Ja, ich will dich ja auch gar nicht so festnageln. Es geht ja nicht darum, dass ich dich jetzt hier ins Kreuzfeuer stelle und irgendwie dich jetzt an die Wand stelle oder irgendwie so und will dich jetzt so hier wie so eine Zitrone ausquetschen, weil das auch gar nicht Sinn der Sache von dieser Sendung ist. Na, also ich will jetzt auch keine Werbung für die Linke machen. Nö. Ja, ich bin ja... Du darfst zuerst. Nee. Erzähl du. Also es ist ja in dem Sinne, man will ja keine Werbung machen, ja? Ja. Eine gute Sache ist eine gute Sache. Ja, nee, du kannst schon Werbung machen, weil das wäre ja blöd, wenn du keine Werbung machen würdest dafür. Das ist ja wie eine Band, die herkommt und dann halt Werbung für ihre neue Platte macht oder so. Oder für ihr Konzert. Ist ja okay. Ja. Das ist ja dein Steckenpferd. Das ist ja deine Hobby wäre jetzt untertrieben, sondern eher, das ist das, was dich halt beschäftigt, ne? Tag ein, Tag aus. Jeden Tag mindestens mal so, also 8 Stunden werden da schon mit zu tun sein. Ja, der Arbeitgeber, wenn er zuhört, ne, der freut sich, ne? Der kriegt auch immer 8 Stunden. Ja, ach so, die anderen 8 Stunden. Ja, und dann kommen noch die anderen, und die restlichen teile ich dann auch zwischen allem anderen und Schlaf. Ja. Ja. Nee, aber so 2-3 Stunden am Tag ist man schon beschäftigt mit der ganzen Geschichte. Ja, ich habe das, ein Freund von mir, ne, der ist ohne Scheiß, der ist bei der CDU. Hm? Dem habe ich erzählt, dass ich jetzt die nächste Sendung einen habe, der ist bei der Linke und mit dem mache ich halt eine Sendung über Skype. Und der hat aber erzählt, der ist im Bauausschuss von der Stadt Köln. Na, und da ging es darum, um Gentrifizierung halt, ne? Da ging es um das belgische Viertel, das halt so ein klassisches Ausgehviertel ist, wo halt so Kneipen sind und Kioske und so weiter. Und der hat halt gemeint, da war halt so eine Abstimmung, ob dieses Stadtteil halt befriedet werden soll. Also Kioske sollen verschwinden und Kneipen sollen verschwinden, damit halt die Anwohner halt in ihren teuren Wohnungen es ruhiger haben und besser schlafen können nachts. Mhm. Ja. Also da wäre ich dagegen, weil ich denke, er war einer der wenigen, die dagegen waren, der gesagt hat halt, ey, Innenstadt, da muss Leben sein, da muss Party sein und wir brauchen die Kioskkultur und abends wollen wir weggehen und saufen. Ne? Und selbst die Grünen haben mehrheitlich dagegen gestimmt. Was ist denn eigentlich aus diesen Grünen geworden, frage ich mich da. Das sind doch alles Schluffis und Kirchgänger und was ich alles. Aber das sind doch, also die Linke ist eigentlich die einzigen, die in Deutschland noch irgendwie links sind. Oder gibt's da noch, oder täusche ich mich da? Ja, deswegen heißt es ja so, ne? Nee, ja. Also da hat der Kollege wahrscheinlich schon recht. Ne? Also ich persönlich finde jetzt auch, dass so Kioske und Kneipen und so, das ist ja auch Lebensqualität, ja. Also ich meine, das belebt so ein Stadtviertel und das, gerade wenn du große Viertel anguckst, guck mal zum Beispiel Mannheim den Jungbusch an, ja. Ja. Der lebt ja dadurch, dass das ganze Viertel bekommt überhaupt erst diesen geilen Touch, dadurch, dass diese ganzen kleinen Kneipen und Gaststätten da sind, ja. Und das macht es dann auch aus. Ja. Ja. Das wird ja jetzt, es wird ja auch immer mehr zum Künstlerviertel und so, ja. Und das ist schon geil. Ja, ich meine, die Leute, die im Jungbusch wohnen oder das lange beobachten, die sagen ja auch, Gentrifizierung hat da schon lange Einzug gehalten und es ist ein Ausverkauf findet statt und die Wohnungen werden immer teurer und bla bla bla. Ne? So wie es halt überall so ist. Erst kommen die Künstler und die Galerien und die Verrückten und dann, da kommen die Leute mit Geld. Richtig, ja. Da kommen die Lebenskünstler, ne, wie du schon sagst, und dann die machen das Ganze dann cool, ja, und dann wird es angesagt. Und wenn es angesagt ist, kommt die mit Geld und machen daraus dann das, was sie gern haben. Ne? Ja, oder die Leute, die halt da als Studenten gewohnt haben, die haben dann irgendwann mal ausstudiert und dann bleiben sie halt in der Wohnung, in der sie gewohnt haben, und plötzlich finden sie halt immer so cool, dass da halt jeden Abend Halligalli ist und dann. Dann sagen sie halt auch irgendwie, nee, wir wollen es leise haben. Aber das sollen sie halt wegziehen. Ja, dafür gibt es ja das, dafür gibt es das ruhige Hinterland. Dass es eigentlich nicht geben sollte. Ne? Ja. Ja, machen wir Musikwunsch, oder? Musikwunsch, ja. Ja. In Angesicht der Tatsache, dass wir ja demnächst den Eurovision Song Contest haben, habe ich mir natürlich auch die Kassierer gewünscht. Ja, genau. Ja, weil es einfach Kultur ist. Die Kassierer, ja, die haben ja ziemlich gut abgeschnitten bei der Bildumfrage. Zeitweise sogar besser als Helene Fischer. Verständlich. Ja. Und da habe ich jetzt das Lied, das du dir gewünscht hast, das heißt das politische Lied. Aber ich habe mir noch gedacht, was eigentlich noch viel politischer ist, das ist so ein Georg Kreisler-Song von Kassierer, Meine Freiheit, Deine Freiheit. Wie findest du den? Es gibt kein schlechtes Kassiererlied. Das stimmt, ja. Ja. Ja. Wir können das andere können wir ja noch nachher spielen. Okay, natürlich. Meine Freiheit, Deine Freiheit. Auf geht's. Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben, keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann frei trägt. Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss, tja, da wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen: Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stell ich dich bei mir an. Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt, meine einverleibt. Und wenn ich meine deine Freiheit nicht, da passt du deine Freiheit nicht. Und meine Freiheit wird dann durch zu deiner Pflicht. Warum sag ich dir, verteidige meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder. Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeitgeber vergisst, was Freiheit ist. Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleibt treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit heißt auch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werde sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde. Die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Drum ist in jedem Falle meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit yes, deine Freiheit nee. Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald. Aber vorläufig ist noch nichts aus deiner Freiheitsambition. Du hast doch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit jetzt so lieb verzichte. Drum behalte ich meine Freiheit, du kriegst deine Freiheit nicht. Noch nicht. Ja, der Chef-Online-Redakteur Hoshi hat mir ein Lied geschickt von seiner Band Bommel und die Bömmelchen. Das werden wir vielleicht spielen, aber mein Computersystem ist gerade so wackelig. Ich habe jetzt irgendwie Angst davor, das irgendwie da aus dem E-Mail-Fach rauszuziehen, da in die Playliste reinzuziehen. Deshalb muss ich ihn vertrösten aufs nächste Mal. Scheißsystem. Was ist das? Ja, ich lese hier gerade. Es ist eigentlich total falsch, was ich mache. Dass ich hier die ganze Zeit nebenbei noch irgendwie den Chat lese. Lass ich dich einfach mal wieder zu Wort kommen. Sag mal, warst du schon mal verliebt in die Sarah Wagenknecht? Wenn ich das jetzt von meiner Frau sage, ja, das ist, sagen wir mal. Es ist schon eine heiße, ne, oder? Ist eine sehr intellektuelle, ja. Ja? Hey, ist auf jeden Fall eine coole Person. Die kommt am Samstag, haben wir Landesparteitag in Rheinland-Pfalz. Und da kommt es dann auch und erzählt was und so. Und ja, ich meine, wenn man in der Linken ist, gibt es natürlich auch welche, die sie nicht mögen. Aber ich denke, so 90% der Partei oder sagen wir mal 70, ja, würden sie in allen Sachen bestätigen. Ja. Aber rein intellektuell, versteht sich, ja. Ja. Ja. Ja, ich meine, du hast ja zwei Möglichkeiten. Ja. Also ich sage, du gehst entweder in die CDU, ja. Da hast du dann so Leute wie die Steinbach sitzen. Ja, das ist jetzt nicht so der Glücksgriff. Ja. Oder du gehst in die SPD, da hast du dann den Gabriel sitzen. Ja. Aber wenn du guckst bei den Grünen, da fängt es dann so langsam an. Und umso weiter du nach links gehst, sitzen immer die hübscheren Frauen im Parlament. Ja, die Katja Kipping zum Beispiel, ne? Bitte? Die Katja Kipping zum Beispiel. Richtig, genau. Ja. Ja. Viele angenehme Frauen. Hast du schon mal mit der Sarah Wagenknecht gesprochen? Ich muss zugeben, in der ganzen Parteikarriere, wenn man das so sagen darf, bis jetzt noch nicht, nein. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, mit der zu sprechen, weil die ist ja sowas von dominant und sowas von streng. Also so irgendwie, die guckt immer so streng. Also ich habe mir sagen lassen von Leuten, die in einer Fraktion sind, dass sie doch gar nicht so ist, wie es nach außen scheint, dass sie doch eher auch zurückhaltend sein kann. Also die kann auch lustig sein. Ja, ja, natürlich. Da gibt es doch dieses klassische Video, wo sie da auf so einem Empfang ist und dann da als Prinzessin Leia von Star Wars auftaucht und so. Aha. Also locker ist sie schon, ja. Mhm. Also lachen kann sie auch, ja. Ist okay. Aber mit wem ich zum Beispiel mal zusammen Abend gegessen habe vor kurzem, war Gregor Gysi. Und das ist ein sehr lustiger Zeitgenosse. Ja. Der ist genauso lustig privat, wie er auch im Fernsehen immer rüberkommt. Ja. Was habt ihr denn gegessen? Was haben wir gegessen? Lass mich überlegen. Ich habe ganz klassisch Wurstsalat. Nee. Trotz der Pfalz habe ich, ich habe Wurstsalat und Pommes gegessen oder so. Und Georg Gysi hat irgendwas mit Leberknödel gegessen, also irgendwas sehr Mächtiges und. Also nicht vegan. Gregor Gysi ist nicht vegan. Ne? Aber das, ich glaube, in dem Alter gibt es gar nicht so viele, die vegan sind, oder? Ich meine, das ist ja jetzt auch schon, geht an die 70, glaube ich. Ja, schon so alt. Ja, ja, der hat sein Rentenalter, glaube ich, schon erreicht. Mhm. Aber festlegen will ich mich da nicht. Ja, der macht jetzt auch, der hört jetzt auf, ne? Ja, gut, also der hat jetzt als Fraktionsvorsitzender aufgehört, macht aber jetzt noch quasi sein Amt als Abgeordneter weiter. Ich denke, er wird sich auch nochmal aufstellen lassen als Abgeordneter. Ja. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, so mit Karriere in der Partei? in der Partei, ich mache so ein paar Sachen vor Ort. Also hier in Frankenthal bin ich Kreisvorsitzender. Ja, das habe ich in Stadtrat. Dann, also delegierten Sachen, also wo du so dich wählen lassen musst vom Kreisverband. Also jetzt bin ich im Landesausschuss und Delegierter für den Bundesparteitag. Ja, so. Und halt, ich kandidiere halt für den Landtag. Ne? Das sind so die ersten Dinge, die mir jetzt da gerade so einfallen. Ja, ich habe auch schon für den Landtag kandidiert in Baden-Württemberg. Für welche Partei? APPD. Damals Bundestagswahl 1998. Ja, aber mit dem wollte ich ganz früher immerhin. Ne? Ja, bist du noch zu jung wahrscheinlich. Hä? Bist du wahrscheinlich noch zu jung, oder? 98, alt warst du da? 98 war ich, lass mich nicht lügen, da war ich glaube ich 98. Also ich bin 83 geboren, dann war ich 98, 12. Oder bin ich jetzt falsch? Doch, 12, oder? Ja, kann gut sein, ja. Ja, wir waren auf jeden Fall 98, wir waren dann, da war dann Bundestagswahl gewesen an einem Sonntag und dann haben wir gedacht, ja, wir sparen uns unsere eigene Party, macht man immer so Wahlparty, ne, so am Sonntag, ne, und hört sich dann die Wahlergebnisse an, wir zecken uns einfach ein Bein linken, ne, damals hieß es glaube ich noch PDS oder sowas in Mannheim. Ja, und jetzt sind wir da dahin, das war irgend so einem, in so einem Einsheim oder irgendwie in so einer Gaststätte in so einem, irgendwo so hinten drin irgendwie, so im Hinterraum, und wir haben unseren Augen nicht getraut, was für kaputte Typen da rumsaßen, so mit Jogginghosen und Leder-Cowboy-Hut, und wir sind da reingelatscht, ne, und haben gedacht, die haben gedacht, wir würden sie überfallen, wir wären irgendwelche Bösen. Die haben dann überall so Plakate hängen gehabt, also was, kennst du diese alten Plakate da mit Nazis raus aus den Köpfen und sowas, ne? Ja, ja, genau. Das bekannte Plakat, ne? Und unten drunter saßen halt Typen wie gerade vom Kiosk irgendwie, ne? Also so Trinkhalle. Ja gut, vielleicht wollten sie einfach nur zur Party. Es waren alles irgendwie von Linken, ne? Es waren alles so irgendwie so, ich habe halt immer gedacht, ich komme halt aus einer Generation, da waren halt Linke halt, waren halt so typische Grüne, ne, so Strickpulli und sowas, ne, und alles ein bisschen angeögt. Und da war halt null angeögt. Also ich muss zugeben, also bei uns in der Partei ist ja so, dass wir haben ja keine Kleiderordnung oder so, also da kann jeder kommen, klar, wer möchte. Habe ich hier auch nicht. Wurscht. Ja. Also jeder, der sich interessiert und was machen will, immer herzlich willkommen. Geht übrigens auch für Frankenthal. Ja, aber angeögt seid ihr nicht, ne? Also du hast irgendwas geschrieben von wegen, dass du gegen Atomkraft bist. Ja, ja, genau. Nee, also wir haben klassische Felder wie erneuerbare Energien und gegen Atomkraft und so. Und hier vor Ort setzen wir uns auch mit ein für die Geschichte, dass die Läden keine Plastiktüten mehr verkaufen sollen und so, also oder vergeben sollen, ja, also so Geschichten halt. Ne? Mhm. Wir haben auch ökologische Punkte im Wahlprogramm, aber es ist nicht der dominierende Part. Ja? Der dominierende Part ist immer noch soziale Gerechtigkeit und die Sachen. Ja, also das Öko-Zeug, das überlasst du dann der CDU und den Grünen. CDU und Öko ist nicht so, glaube ich. Ja, Merkel hat doch jetzt die Atomkraftwerke abgeschafft oder sowas ähnliches. Oder irgendwann mal im Jahr 2060 gibt es ja keine Atomkraftwerke in Deutschland. Ja, sie hat mal gesagt, dass es nett wäre, wenn die irgendwann mal abgeschaltet werden, die Meiler. Ja. Aber bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein runter. Ja. Also ich glaube da noch nicht so dran und ich bin da auch nicht von überzeugt, dass das in naher Zukunft, also ich hoffe, dass ich es noch erleben werde, ja, aber ich bete für meine Kinder, also bete wäre falsch gesagt, ich hoffe für meine Kinder, weil ich bete ja nicht, aber ich hoffe meine Kinder, dass die das erleben werden, dass die Dinge abgeschaltet werden, ja. Weil das Potenzial mit erneuerbaren Energien ist ja da. Ja, deine Kinder dürfen dann halt die Abbaukosten bezahlen. Richtig. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Man glaubt gar nicht, was sie noch alles bezahlen müssen. Ne? Also ich meine, ich muss ja schon viel bezahlen für alles, ja. An die Kinder. Die haben dann gelitten. Ich habe ja mal. Hast du eigentlich Kinder? Nee, ich habe keine Kinder. Ich habe ja mal einen Gast gehabt, ne? Auch ein Punker, der hat im Forschungs AKW oder was in Karlsruhe gearbeitet, das seit 20 Jahren abgebaut wird. Also, ne? Und seit 20 Jahren wird das Ding halt abgerissen. Und ist halt Stück für Stück und es dauert halt ewig lang. Und es wird wahrscheinlich immer noch abgerissen. Ja, das ist ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Ich meine, die brauchen ja auch, ich glaube, eine der großen Genehmigungen ist, Probleme ist ja auch, wenn du das Ding, die Einzelteile irgendwo loswerden willst, ja, nicht nur mit dem Endlagerproblem, sondern du brauchst ja auch für jedes Kaff oder Durchfahren musst extra Genehmigung, ja. Also ich habe mal mit einem gesprochen, der da dieses Castor-Ding regelmäßig blockiert, und der hat mir erzählt, dass für jede Teilstrecke, die fahren müssen, da extra Genehmigung bräuchten, ja, das ist ja logisch eigentlich auch, und das ist dann schon heavy, dass diese Strecke quasi immer ausgewählt wird, nicht nur, weil es zu diesem Zwischenlager führt da, sondern weil diese Strecke speziell, weil da Genehmigung erteilt worden, ja, es gibt zwar vielleicht auch andere Zugstrecken, ja, die aber einfach nicht gefahren werden dürfen, weil da Leute gesagt haben, nee, fahren wir nicht durch, ja. Aha. Ja. Ich meine, ich wäre auch beunruhigt, wenn hier, ja, ich meine, wir haben ja schon die Güterzüge, die nachts durch Frankenthal donnern, ja, also wenn ich überlege, da fährt dann so ein Castor nachts durch, ja, oder so, ja, und kippt dann einfach um so am Bahnhof, den wir gerade frisch renovieren, ja. Versaut uns dann die Treppe und so. Das geht nicht. Ja. Nee, dafür habt ihr die BSF. Ja. Ja. Wo, gegenüber die BSF, ja, abgesehen davon, dass preiswert Chemikalien an wie sagt man das, sichere Drittstaaten liefern, ja, ist es ja aber so, dass die BASF uns hier in Frankenthal und Umgebung ja mit der schönen warmen Glocke da vom eiskalten Winter beschützt, ja. Das darf man gar nicht so unterschätzen. Und ja. Mannheim, ja. Und Mannheim, ja, ja. Also Schnee kennen wir nur aus dem Fernsehen eigentlich. Selten, dass es hier mal was ja, rüberkommt. Also das hat mir schon vor Jahrzehnten schon mir jemand erzählt, dass die BASF ja, die heißt ja gar nicht mehr BASF, die heißt ja jetzt irgendwie anders, ne? Ja. Aber frag mich nicht wie. Emtek oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass die überhaupt kaum noch Steuern bezahlt in Ludwigshafen. Ludwigshafen war ja mal eine reiche Stadt, dank der BASF. Ja. Und jetzt steht sie halt da und die haben halt alles so outgesourced irgendwie, dass sie eigentlich kaum noch irgendwie in Frankenthal Steuern bezahlen, weil alles irgendwo anders ist. Eigentlich so, ne? Und obwohl sie noch da ist, aber sie ist halt vom Geschäftsführer mäßig irgendwo anders halt, ne? Und so haben die das halt gedeichselt, ja. und Ludwigshafen steht jetzt halt da und weiß nicht, wie sie ihre Hochstraßen irgendwie renovieren soll, mit was um Geld. Naja, vor allem die Hochstraßen, über die jahrzehntelang die BASF-LKWs gedonnert sind, ja. Mhm. die sie quasi ruiniert haben, ja, und jetzt kriegen sie kein Geld mehr für. Nee, ist aber richtig. Aber das machen sie ja alle, ja. Egal, wo du guckst, ob es jetzt Ikea ist oder sonst welche großen Firmen, ja, die haben dann ihre Sitze da und hier und da wird das Geld so oft hin und her geschoben und da nochmal versteuert und hier nochmal versteuert und da gespart. Ja, im Endeffekt kriegen sie wahrscheinlich noch Geld raus, ja. Ja, aber das bedeutet ja eigentlich, also wenn wir jetzt mal so Kapitalismus gegen Sozialismus jetzt rechnen, ne? Geht es ja eigentlich darum, dass der Staat dann mehr Macht hat, also die Politik mehr Macht hat als die Wirtschaft? Das ist ja dann eigentlich das Ziel, oder? Es geht darum, dass es kontrolliert passiert. Ja? Es geht darum, dass die Politik oder beziehungsweise die Menschen, die Bürger entscheiden können, was passiert. Ja? Dass sie mehr Zug, also quasi ist, man könnte sagen, der Sozialismus hat einfach mehr Demokratie im Blut als der Kapitalismus. Ja, der Kapitalismus ist ja keine, ist keine Staatsform. Der Kapitalismus ist ja weltweit, kann ich auch als Krankheit bezeichnen oder sonst was, aber wuchert einfach so vor sich hin. Ja gut, der Kapitalismus ist ja eine, ich sag mal, eine Krankheit, die alle Staatsformen weltweit oder sagen wir die demokratische Staatsform weltweit infiziert. Ja. Das ist ja schon so, dass der in alle möglichen Bereiche reingreift. Ja. Es ist ja, guck mal, wenn man allein an die ganzen Lobbygeschichten denkt, die in Brüssel passieren, ja, die im Bundestag passieren, wo tausende Leute irgendwie einmarschieren und keiner weiß genau, wer ist da jetzt drin und wer redet mit wem und lauter so Geschichten, das gibt es im Großen wie im Kleinen. Mit den Lobbyisten, mit den 1200, wo die CDU irgendwie den Namen nicht preisgeben wollte. Ja, ja, genau. War das nicht auch so eine Anfrage, so eine kleine Anfrage von euch? Genau, ja. Na, die Namen preiszugeben. Von denen, die alle so einen Hausausweis haben. Ja, genau. Du musst das ja so sehen. Wir nehmen ja als Linke, um mal ein kleines Beispiel zu nehmen, wir nehmen ja zum Beispiel keine Wahlspenden von Firmen an. Ja? Das heißt also, jedes Mal, wenn wir Wahlkämpfe machen, dann machen wir das aus Mitgliedsbeiträgen oder Spenden von Privatleuten. Ja, also jetzt nicht, also da gibt es dann auch Obergrenzen. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Obergrenze liegt, ob bei 500 oder 1000 Euro, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall kann keine Firma herkommen und sagen, wir spenden euch 250.000 Euro für einen Wahlkampf. Ja? Das machen wir nicht mit. Aber ja, Wahlkampf sieht dann für dich so auch so aus, dass du dann halt dann immer unterwegs bist und die Wahlplakate aufhängst. Ja, Wahlplakate aufhängen, Stände machen, mit Leuten sprechen. Ich bin relativ viel unterwegs, versuche auch irgendwie über die Medien Kontakt aufzunehmen, ins Pogo-Radio zu kommen. also Geschichten, ja. Ja. Weil das jetzt noch kein Wahlkampf ist, weil wir haben ja jetzt erst November. Ja. Nee, ich kann mich auch noch an die Zeit damals erinnern, als wir mit der APPD Wahlkampf gemacht haben, 1998. Da mussten wir dann ja auch, da haben wir dann gedacht, ja, wir brauchen jetzt diese Plakatwände oder diese Bretter halt oder sowas, ne, wo wir die Plakate drauf machen, um die an die Laternenmasten zu hängen. Und da sind wir immer nachts hingegangen und haben das von anderen Parteien geklaut und haben unsere Plakate drauf gemacht, weil wir keine Kohle hatten halt für diese Pressspanplatten. Ja, das ist im Kommunalwahlkampf ist das hier auch schon vorgekommen, dass zum Beispiel Plakate von uns, wo dann diese Pressspanplatten dann auf einmal ganz neue Gesichter bekamen über Nacht. Ja. Also es ist schon vorgekommen. Von großen Parteien oder was? Hä? Von großen Parteien? Ja, ja. Nee. Große Parteien doch, doch. Haben eure Bretter geklaut? Ja, ja. Das ist schon vorgekommen. Ja, oder dass es ganz zufällig ist, wenn du so Straßen plakatierst, ja, ich meine, so Zufahrtsstraßen zu Orten, wo du sich so 30 Plakate in eine Reihe knallst, ja, so alle 5-6 Laternenmasten, ja, und dann kommst du nächsten Tag oder übernächsten Tag dahin, alle Plakate hängen noch, außer deine sind alle gezielt abgemacht worden, ja, runtergeschmissen irgendwo hin, ja. Aber ist ja ganz genau, irgendwas kann an dem Braten doch nicht stimmen, ja. Ja. Ja. Oder alle sind runter, auch von anderen Parteien, bis auf eine Partei, die hängen dann noch, ja. Also da denke ich mir, das hätte man auch kreativer gestalten können. Ja. Ja, so geht's. Wahlkampf ist ein hartes Business. Ja. Ja, du hast noch ein Lied gewünscht von Geld et Nelt. Genau, absolut cooles Lied. Und ich kannte diese Gruppe überhaupt nicht, bevor ich damals Pogo Radio das erste Mal gehört habe. Und seitdem ist es süchtig machen. Ne? Ja, die machen ja immer den Jingle am Anfang der Sendung. Genau. Aber das Lied, das du dir gewünscht hast, das Lied heißt Rieslinge. Genau. Das möchte ich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern beim Pogoradio und beim Mutterfunk möchte ich jetzt nicht antun. Ich habe jetzt ein anderes Lied gefunden, das politisch ist. Sie haben ja wenig politische Lieder. Aber dieses Lied ist politisch und habe gedacht, das passt hier mal ganz gut rein. Das heißt, und ich schäme mich so. Achtung, gut. Warte, ich klicke es mal an. Es dreht sich, das Rädchen. Das war ein Geld et Nelt. hervorragend. Ja. Ja, nochmal. Dialekt macht's, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich noch sagen will, weshalb ich mich auch freue, dass du hier in der Sendung bist. Es geht jetzt nicht darum, ob man jetzt die Linke jetzt gut findet oder schlecht oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, du hast halt einfach in den Kopf gesetzt, du musst irgendwas wirklich machen, ne, politisch. Ja. Und das kann man halt einfach nur erreichen, wenn man halt sich irgendwo einsetzt. Also man kann sich natürlich, wie jetzt heute Abend passiert ist, an Kölner Dom ketten und was haben sie gemacht? Braunkohleabbau haben sie demonstriert. Das kann man natürlich auch so machen, allerdings ist es, ich denke mal, die Leute, die sich da an den Dom gekettet haben, da kommt ziemlich viel Geld auf die zu, an Strafe und an Einsatzkosten und was ich alles, was nicht so schön ist, aber man kann es auch ganz gediegen angehen und sich halt einfach so kommunal auch irgendwie engagieren, was du machst, ne? Du musst halt sehen, was A für dich am einfachsten ist. Ja, also ich sag mal, fährst du jedes Wochenende auf irgendeine Demo oder verteilst den ganzen Tag Flugblätter oder machst, gut, das machen wir auch, aber machst dies oder machst das, ja. Oder du sagst, ich versuche wirklich was umzusetzen. Ja, und du machst auch konkret was. Du machst jetzt irgendwas wegen, was ich, freier ÖPNV oder sowas, ne? Oder dass halt irgendwie Leute im Pflegeberuf mehr Geld bekommen oder irgendwie irgendwas Kommunales halt, ne? Und es ist cool. Ja, ich finde das auch vollkommen okay. Also ich kann das nur jedem raten, sich vor Ort einzusetzen. Gerade Kommunalpolitik sucht immer Leute und das ist auch ganz wichtig, ja, weil die Leute sagen, viele sind auch wahlverdrossen, ja, gehen nicht mehr wählen und beschweren sich über alles, aber eigentlich ist es doch ganz einfach, wenn man sich selber einsetzt und selber was macht, dann braucht man sich auch nicht beschweren. Das habe ich auch jetzt gemerkt, also als der Wochenende jemand der erzählt hat, irgendwie wegen dem belgischen Viertel, ne, dass da halt da irgendwie unheimlich viele dann abgestimmt haben, dass es halt beruhigt werden soll, dass da keine Kioske mehr aufmachen dürfen und keine Kneipen mehr aufmachen dürfen, ne, damit da halt das Partyvolk woanders hingeht. Das liegt halt daran, weil halt die Leute, die da abgestimmt haben, alle über 50 Jahre alt sind und halt mit sowas nichts mehr anfangen können, weil halt die jüngeren Leute fehlen, die irgendwas machen. Richtig, das ist auch in allen Orten meist so. Und ich sag mal, in Großstädten geht's noch, aber auf dem Land auch so ist es halt so, dass, ich meine, wir haben 48.000 Einwohner, du merkst halt, dass alles altert, ja, und dass die viel mehr ältere Menschen sich für sowas interessieren als jüngere Menschen, obwohl die genauso oder manchmal sogar noch viel mehr betroffen sind. Ich meine, jung sind sie und alt werden sie noch, ja. Mhm. Also eigentlich müssten sie auf gut Deutsch mal einen Arsch hochkriegen und irgendwas schaffen, ja. Ja, klar, nicht nur rumjammern. Und große Reden im Internet schwingen, irgendwie auf Facebook irgendwas liken und irgendwie, sondern halt einfach mal sich auch irgendwie lokalpolitisch engagieren, ist auf jeden Fall mal der erste Weg halt, ne, was zu machen. Ja, es gibt so viele Wege, ja, selbst wenn sie nur hergehen und machen, was ich, einen doofen YouTube-Channel, wo sie jede Woche ihren Senf zur Weltlage abgeben, ihre Meinung äußern. Ja, schaffen sie es ja, mit Leuten zu erreichen und vielleicht ein bisschen was zu bewegen. Ich meine, jeder kleine Stein ist ein Weg in der großen Pflasterstraße. Ne? So sieht's aus. Und es war auch schon wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 25.11. ist, dann halte ich meine Wiederholung. Oder wir sind hier bei punkrockersradio.de. Da ist es nämlich noch der 23.11. Das liegt an der Zeitverschiebung durch das Internet. Und jetzt hören wir noch ein schönes Lied. Ne? Ich würde mal sagen, die CDU ist hier ein bisschen schlecht weggekommen. Wir spielen jetzt hier noch an Tagen wie diesen ein Lied von der CDU. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das habe ich aber auch hier rausgesucht. Wir spielen jetzt einfach nochmal die Kassierer, oder? Ja. Darf man das eigentlich überhaupt kostenfrei sagen, dass das ein CDU-Lied ist? Oder kostet das dann schon Geld? Kommt drauf an, wenn die Toten Hosen jetzt hier irgendwie mich verklagen sollten. Ich habe einen guten Anwalt. Sollen sie machen. Tschüss und vielen Dank. Ja, gerne. Also wir sehen uns wieder. Nächstes Mal kommst du aber hier in die Sendung. Ja, auf jeden Fall. Versprochen, es geht halt nicht, weil ich keinen Urlaub mehr hatte. Deswegen musste ich leider über Skype. Ja, oder du kommst schon am Wochenende vorbei, dann machen wir die Sendung halt irgendwann am Wochenende. Ja, das können wir, lässt sich gewiss einfädeln. Na, okay. Bis alles dann. Klar, super. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Das politische Lied.